Yeah. Kendall. Lost in Paradise. Yeah. Ich bin wieder dabei und hab wieder diese neuen Lieder dabei. Es ist der Leader am Mic, ich hab's euch wieder gezeigt. Und ihr ganzen anderen Schwassen labert wieder nur Scheiß. Und ja, ich bin ein harter Banger, denn bei deiner Freundin spritz ich ab, fast so wie ein Rasensprenger. Es ist der Southside King, ich bin wieder im Game. Ich räum jetzt auf im Ring und lass euch Kinder jetzt stehen. Sie laufen ihren Weg, wie behindert sie gehen. Es tut mir leid, ihr könnt wie ein Blinder nicht sehen. Ihr wollt alle flown, doch lass es lieber besser nicht, mein Rap hinterlässt eine Narbe wie ein Messerstich. Ihr habt keine Chance, nein, ihr seid lächerlich. Einmal zielen, einmal schießen und ich treffe dich. Ich spitte Feuer ins Mic und lass die Straße jetzt brennen. Ich geb'n Fick auf euren Scheiß, nein, den muss man nicht kennen. Kenn du Cash? Ich bin ein Killer wie Hitman. Spitte den Shitman, ficke dich, Bitch, denn es ist langsam an der Zeit, dass ihr eure Augen aufmacht und begreift, check das Mic. Kenn du Cash? Ich bin ein Killer wie Hitman, spitte den Shitman, ficke dich, Bitch, denn es ist langsam an der Zeit, dass ihr eure Augen aufmacht und begreift, check das Mic, 1, 2. Fick auf euch, Player, ihr seid alle out, das ist Kendo Cash, yeah, und der Rest geht jetzt drauf. Einmal Blut geleckt und schon bin ich jetzt im Blutrausch. Kommst du mir dann blöd, lass ich an dir meine Wut raus. Ich spitte meine Lines und geh entschlossen aus der Booth raus. Bin ich erst fertig, siehst du, weißt du, wie Knut aus. Ihr sagt, ihr könnt mich ficken und zwar alleine, doch das kann nicht gehen wie ein Mann ohne Beine. Fangt ihr erst an, zähl ich schon meine Scheine. Ich hab schon 3 Alben und ihr habt noch keine. Kendo Cash 1, 2, Street Fame, Nightlife. Ich schreibe einen Song und ihr lebt im Highlife. Kendo Cash, kein Scheiß, guck wie ich reinbeiß. Und ihr ganzen möchte gern Rapper, euch jetzt einen Scheiß. Pumpe meinen Scheiß, ja die Lunte wird schon heiß. Wenn ich zu euch komme, mich erst ducke und dann schmeiß. Kendo Cash, ich bin ein Killer wie Hitman. Spitte den Shitman, ficke dich, Bitch, denn es ist langsam an der Zeit, dass ihr eure Augen aufmacht und begreift, check das Mic. Kendo Cash, ich bin ein Killer wie Hitman. Spitte den Shitman, ficke dich, Bitch, denn es ist langsam an der Zeit, dass ihr eure Augen aufmacht und begreift, check das Mic, 1, 2.